Lektion 2 Übung 14 Was kann man denn mit dem Ding machen? Das ist ein Wäschewascher. Mit dem kann man Wäsche waschen. Ach, eine Waschmaschine. Nein, eigentlich nicht. Eher ein Waschgerät. Wie, das Ding hat keinen Motor? Nein, das schließt man nicht an die Stromversorgung an. Und wie funktioniert das? Also, hier oben füllt man die Wäsche ein. Hemden, Hosen, Strümpfe und so weiter. Dann gibt man Waschmittel dazu. Und Wasser. Am besten nimmst du warmes Wasser. Mhm. Und jetzt ganz wichtig. Siehst du die Kurbel hier unten rechts? Die musst du drehen. Ungefähr 30 Minuten. Eine halbe Stunde? Also, ich weiß nicht. Sieh mal. Du brauchst keinen Strom. Keine Stromversorgung. Das Gerät ist nicht kompliziert. Die Bedienung ist einfach. Ja, schon, aber... Und pass auf, du kannst auch Geschirr spülen damit. Hä? Ja, Teller, Tassen, Schüsseln waschen. Kein Motor, kein Strom, kein CO2. Einfach Teller, Tassen, Gabeln, Messer einfüllen, Wasser und Spülmittel dazugeben, Kurbel drehen, fertig. Fertig? Nicht schlecht. Naja, zuletzt trocknest du es noch ab. Es gibt da einen praktischen Abtrockner. Was kostet denn das Ding?